dein Wort ist Spiegel deines Wesens. Wahr und zuverlässig steht es da. Reines Wasser, wahres Brot des Lebens, mächtig, kräftig und uns immer nah. Herr, dein Wort, nur darauf wollen wir bauen. Leg dich selbst auf Punkt und Komma fest. Du bist treu und lässt uns dir vertrauen. Wortgebundene Liebe, die erlöst. Herr, vor dir steht Anfang und auch Ende. Beides hast du uns geoffenbart. Deine Macht kann deinen Vorsatz wenden. Es geschieht, wie du vorher gesagt. Herr, dein Wort, nur darauf wollen wir bauen. Leg dich selbst auf Punkt und Komma fest. Du bist treu und lässt uns dir vertrauen. Wortgebundene Liebe, die erlöst. Fleisch geworden ist dein ganzer Ratschluss. In dem Sohn gehorsam bis zum Tod. Jedes Jota sich in ihm erfüllen muss. Ja und Amen, er macht alles gut. Herr, dein Wort, nur darauf wollen wir bauen. Leg dich selbst auf Punkt und Komma fest. Du bist treu und lässt uns dir vertrauen. Wortgebundene Liebe, die erlöst. Darin sind auch wir, dein Volk, geborgen. Gut geführt in dieser irren Zeit. Denn dein Wort ist in uns wahr geworden. Schuf ein neues Leben, das da bleibt. Herr, dein Wort, nur darauf wollen wir bauen. Leg dich selbst auf Punkt und Komma fest. Du bist treu und lässt uns dir vertrauen. Wortgebundene Liebe, die erlöst. Preis und Ehre, Lob und Dank auf ewig. Darin jubeln wir auf festem Grund. Lass die Weisheit dieser Welt vergehen. Durch dein Wort tu uns die Wahrheit kund. Herr, dein Wort, nur darauf wollen wir bauen. Leg dich selbst auf Punkt und Komma fest. Du bist treu und lässt uns dir vertrauen. Wortgebundene Liebe, die erlöst.